Wir setzen unser Schulfunkprogramm fort mit Sachkunde. In einer Sendung der Reihe Alltag früher, Alltag heute erzählen wir die Geschichte eines Waldes. Katinka, trocknest du das Besteck ab? Okay. Sag mal, Vati, wohin fahren wir denn nur am Wochenende? Du hast mir doch was ganz Tolles versprochen. Ich dachte, wir könnten mal wieder eine Waldpartie machen. Och nö, nicht schon wieder in den Wald. Das ist so langweilig da. Du, das muss nicht sein. Gib mir mal die Zeitung rüber, Katinka. Die? Ja, auf der letzten Seite, da steht was über den Naturpark Eichholzwald. Hier. Im Eichholzwald findet man heute zwar nur noch wenige Eichen, aber dafür bietet dieser reizvolle Naturpark eine Reihe interessanter Freizeitangebote. Trimmlichtpfade, Rastplätze für Spiel und Picknick, beschilderte Lehrpfade. Du, das wäre doch was für uns. Och, Naturpark. Das ist ja wie Stadtpark. Und da ist recht nichts los. Du, das ist ein richtiger weiter Wald. Stinklangweilige Bäume. Und überall Leute, die meckern, wenn man nicht auf dem Weg bleibt. Nö, wenn schon Wald, dann ein richtiger. Ein Urwald. Urwald? Ich meine so einen richtigen wilden Wald, ohne Wege und so. Wo alles durcheinander wächst und wo man sich verstecken kann. Mit Bäumen zum Klettern und mit richtig wilden Tieren. Ein Wald, wo noch nie ein Mensch war. Das wäre schön. Pech. Niemand kann Katinka diesen Wunsch erfüllen. Denn Urwald gibt es in Deutschland schon lange nicht mehr. Ja, wenn Katinka vor 3000 Jahren gelebt hätte, dann hätte sie überall echten Urwald erleben können. Fast ganz Deutschland war damals davon bedeckt. Allerdings, ob das so schön gewesen wäre? Wo heute der Naturpark Eichholz steht, war damals dunkler, undurchdringbarer Urwald. Wer sich dort verirrte, der war verloren. Trotzdem war der Mensch auf den Wald angewiesen. Er brauchte das Holz. Holz zum Feuer machen, Holz zum Hausbau, Holz für Werkzeuge. Und der Mensch brauchte Land, um darauf seine Häuser zu bauen und seine Äcker zu bestellen. Dafür aber musste er den Wald abholzen. Solange er das mit Äxten aus Stein machte, war das sehr, sehr schwere Arbeit. Deshalb rodete der Mensch auch nur dort, wo es unbedingt sein musste. Er knabberte den Wald sozusagen nur an. Als der Mensch aber dann die Werkzeuge aus Metall erfunden hatte, ging's ihm etwas besser und dem Wald etwas schlechter. Doch so richtig an den Kragen ging's dem Urwald erst, als die Römer nach Germanien kamen, also etwa vor 2000 Jahren. Ich bin Titus, römischer Legionär und seit kurzem in diesem Germanien. Das Leben hier ist wahrlich kein Vergnügen. Denn was mache ich von früh bis spät? Holz hauen. Dieser verdammte germanische Wald muss abgeholzt werden, damit wir Städte und Häuser bauen und Ziegel dafür brennen können. Und um Feuer zu machen gegen die Kälte hier. Dieses Land ist aber nicht nur kalt und feucht, sondern auch finster. Wenn ich bloß bald nach Hause könnte, ins warme Rom. Schimpfst du schon wieder über Germanien? Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich bleibe gern hier, wenn ich aus der Legion entlassen werde. Na, hier kann man's noch zu was bringen. Ach, Flavius, du spinnst mal wieder. Schon bei dem Gedanken schüttelt's mich. Nicht einmal ein Feuer brennt in diesem Land richtig, so nass ist das Holz. Nimm doch trockenes. Das da. Wo bloß der Wagen bleibt, ich will endlich ins Lager. Da wirst du dich noch ein paar Stündchen gedulden müssen, bis wir alle Stämme aufgeladen und abgefahren haben. Wir haben schließlich viel geschlagen heute. Zu viel. Ich spür's in allen Knochen. Dieser verdammte Wald. Ein Glück, dass es ihn gibt. Glück? Ja. Das, was ich jetzt als Soldat auf Befehl machen muss, werde ich später auf eigene Rechnung tun und das Holz verkaufen. Holz braucht jeder. Rückt mal ein bisschen und lasst mich auch ans Feuer. Ich denke, du hast Wache, Augustus. Schließlich sollst du uns vor den Germanen beschützen. Heute ist es ruhig im Wald. Keine Sorge. Über den Wald haben wir gerade gesprochen. Na, Titus, hat dir Flavius wieder von seinen Zukunftsplänen vorgeschwärmt? Ja, tut er doch dauernd. Ich verstehe trotzdem nicht, was Flavius in diesem öden Land hält. Was heißt hier öde? Haben wir Römer nicht überall Siedlungen aus dem Boden gestampft und Land gerodet für guten Ackerbau? Und das wird noch mehr werden. Ja, und gerade das könnte dir das Leben in Germanien auf die Dauer versalzen. Warum? Du weißt doch selbst, die Germanen brechen immer wieder durch die Grenzen, überfallen unsere Dörfer und Höfe. Ach, lass sie kommen. Gegen unsere Legionen richten sie nichts aus. Noch nicht. Aber sie werden immer mehr. Und ihr Land reicht ihnen nicht. Sie wollen unser Land, unsere Äcker. Sie roden nicht selbst, sie greifen lieber an. Irgendwann werden sie uns Römer vertreiben. Du wirst es erleben, Flavius. Augustus sollte recht behalten, auch wenn Flavius es nicht mehr erlebt hat. Es dauerte noch einige Jahrhunderte, aber dann hatten die Germanen die Römer tatsächlich aus dem Land vertrieben. Sie führten weiter, was die Römer angefangen hatten. Sie rodeten den Urwald und plünderten ihn aus. Jedermann holte sich so viel Holz aus dem Wald, wie er brauchte. Und es wurde sehr, sehr viel Holz verbraucht. Die Häuser waren größtenteils aus Holz gebaut, alle Herde wurden damit befeuert. Und nicht zu vergessen die Handwerker, die auch ein Feuer brauchten. Ein Feuer, für das Holz oft nicht gut genug war. Schmiede, Eisenschmelzer und Glasbläser brauchten Holzkohle, genau solche, wie ihr sie vom Grillen kennt. Und diese Holzkohle wurde von den Köhlern im Walde an Ort und Stelle aus einem Haufen schwelendem Holz im Kohlenmeiler hergestellt. Kein Wunder, dass die Wälder immer kleiner und lichter wurden. Vor 700 Jahren waren sie auf ein Drittel dessen geschrumpft, was die Römer seinerzeit an Urwald vorgefunden hatten. Der Schmied Eckehard Hammerstark war nur einer von vielen, die damals die ersten Anzeichen dafür zu spüren bekamen, dass das Holz knapp zu werden drohte. Wir begleiten ihn auf dem Weg in den Wald, wo er einen Mann sucht, der Köhler heißt, weil er auch einer ist. Zum Teufel, wo hat der Kerl sich bloß verkrochen? Er muss in der Nähe sein. Ich rieche schon den Meiler. So weit musste ich noch nie in den Wald hinein. Ah, da ist ja der Kohlenmeiler. Köhler? Köhler, wo steckst du denn? Ja, hier bin ich. Ah! Meister Eckhard, du bist es. Was brüllst du so? Du schreist, als ging's dir an den Kragen. Fast ist es so. 3 Tage bin ich schon unterwegs zu dir und weiß nicht, wo ich dich suchen soll. Da bist du nicht der Einzige. Ich muss immer tiefer in den Wald hinein, um Holz für meine Kohlenmeiler zu finden. Nur gut, Köhler, dass man den Meilerrauch schon von Weitem riechen kann. Sonst hätte ich dich wohl nie gefunden. Und das wäre schlimm. Was würde ich ohne dich anfangen? Ich brauche Holzkohle für mein Schmiedefeuer. Und zwar diesmal so viel du hast. Die Geschäfte gehen gut. Das mag sein, Meister Eckehard, aber ich kann dir diesmal keine Kohle geben. Du, das ist aber ein übler Scherz. Das ist kein Scherz. Schau dir das an. Ein einziger Meiler nur. Und auch der ist fest versprochen. Ich habe keine Kohle für dich. Och, du hinterhältiger Lump! Wie kannst du all deine Kohle einem anderen versprechen, wo du weißt, dass ich jedes Jahr mit dir einen Handel abschließe? Vor einer Woche kam ein Kaufmann von ganz weit her. Für sehr viel Geld hat er alle meine Bestände aufgekauft und auch gleich bezahlt. So viel, wie du mir gar nicht zahlen könntest. Du hast doch wohl noch einen heimlichen Vorrat. Nichts, kein Stückchen. Wie soll ich dann arbeiten ohne Feuer? Du musst dir einen anderen Köhler suchen. Das werde ich wohl. Aber dann lass uns gleich fürs nächste Jahr den Handel machen. Das sieht schlecht aus. Das Holz wird knapp. Wir holen die Bäume schneller aus dem Wald, als sie wachsen können. Ach, es stehen doch noch genug Bäume herum. Nur darf ich nicht einfach schlagen, so viel ich will. Das war einmal, das ist jetzt vorbei. Der Graf hat's bei strenger Strafe verboten. Ja, ja. Auch bei uns im Dorf ist es so. Wer mir Brennholz schlagen will, muss jetzt eine Erlaubnis haben. Aber es ging doch früher. Weil man da nicht so viel Bauholz brauchte wie jetzt. Und denk an die Bergwerke und an die Salzsieder. Was verbrauchen die an Holz? Aber ein guter Stamm muss 100 Jahre wachsen, ehe man ihn schlagen kann. Jetzt schau dir das an. Jetzt treibt der Ochsenhans seine Kühe sogar bis hierher. Gott zum Gruß, die Herren. Gott zum Gruß? Schäl dich davon mit deiner Herde, Ochsenhans. Was schimpfst du wie ein Pfaff, dem der Teufel das Weihwasser gestohlen hat? Ich tu dir doch nichts an. Und ob du mir was antust? Deine Kühe fressen die jungen Triebe ab und zertrampeln alles, was wachsen will. Wo dein Vieh heute weidet, wird es später keinen Baum geben. Ach, du hast gut reden. Und wo soll ich weiden? Am Waldrand finden meine Tiere keine Weide mehr. Dann weide doch im jungen Eichholz. Das darf ich nicht. Das hat der Graf verboten, er fürchtet um seine Jagd. Weil er das alte Eichholz hat umhauen lassen, bis auf ein paar Stämme, um die Stadt neu aufzubauen nach dem fürchterlichen Brand. Was kümmert mich das? Ein letztes Mal, scher dich davon, Ochsenhans. Ja, ja, ja. Schweinehirte müsste man sein. Die haben's gut. Die Eichen sind geschützt und geben gutes Futter. Ein Jammer, dass Kühe keine Eicheln fressen. Wovon soll ich leben, wenn ich meine Kühe nirgends weiden darf? Und wovon soll ich leben, wenn kein Holz mehr nachwächst? Und wovon ich? Ob Köhler, Schmied oder Kuhhirte, die Menschen hatten Sorgen. Sie lebten vom Holz, sie brauchten den Wald, aber niemand tat etwas für den Wald, schützte oder pflegte ihn oder kümmerte sich um den Nachwuchs. Aber eines wurde immer klarer. Es musste etwas geschehen, um den Wald zu retten. Aber was? Zuerst versuchte man es mit Strafen. Wer unerlaubt Bäume fällte oder gar sein Vieh zur Weide in den Wald hineintrieb, musste schwer dafür büßen. Er wurde ausgepeitscht oder ihm wurde eine Hand abgehackt oder er wurde gehängt, geköpft, gevierteilt. Aber das alles nutzte nichts. Um die Holzvorräte für die Zukunft sah es schlecht aus. Bis ein Nürnberger Handelsmann auf die rettende Idee kam. Er säte Bäume an, wie die Bauern das Getreide auf dem Acker. Der Abt des Klosters Eichholz hatte davon gehört. Ihn interessierte das, denn zu seinem Kloster gehörte damals der Eichholzwald und der Abt machte sich große Sorgen um dessen Baumbestand. Deshalb hatte er einen seiner Mönche nach Nürnberg geschickt, den Bruder Franziskus. Er sollte auskundschaften, was es mit dem Tannensäen auf sich hat. Und nun ist Bruder Franziskus zurückgekommen. Bruder Franziskus, endlich! Ich bin schon voller Ungeduld. Was hast du erfahren? Viel Wunderbares, ehrwürdiger Vater. Ich habe Wälder gesehen, wie ihr sie noch nie erblicktet. Nadelwälder. Nur Kiefern und Fichten wachsen dort. Alle Bäume gleich alt, gleich hoch und von gleicher Güte. Und alles nur, weil die Samen der Bäume mit Bedacht ausgesät werden. Und glaubst du, dass auch wir das könnten? Ich bin überzeugt. Man müsste einen Teil des Eichholzwaldes kahlschlagen und roden, um dann den Samen auszubringen wie auf einem Acker. Wenn man alles Knüppelholz dazwischen herausschlägt, dann stehen schon in wenigen Jahren gleich hohe Bäumchen. Säen, wachsen lassen und ernten. Ja, ehrwürdiger Vater. Und schützen. Weder Mensch noch Tier dürfen diesen jungen Wald betreten, nur seine Heger, bis er herangewachsen ist. Die Wälder in Nürnberg stehen seit 40 Jahren, und jetzt beginnt man sie zu schlagen. Ich würde länger warten, dem Holz mehr Zeit zum Reifen geben. Aber wenn wir einen neuen Wald haben wollen, müssen wir bald beginnen. Am besten morgen. Aber wie? Wir haben noch keine Saat. Doch, ich habe bereits Samen mitgebracht. Sehr gut, Bruder Franziskus. Dann lass uns gleich überlegen, wie wir es anstellen wollen. Der Wald heißt zwar Eichholz, aber eines Tages wird er ein Nadelholzwald sein. Ob er dann noch seinen Namen behalten wird? So wie hier das Eichholz mit Kiefern und Fichten bepflanzt wurde und nun eigentlich Nadelholz hätte heißen müssen, so geschah es vielerorts. Der Mensch änderte in den folgenden Jahrhunderten das Gesicht des Waldes. Aus dem Wald wurde ein Forst. Ihr kennt solche Wälder. Es ist dunkel dort, es wachsen nur Bäume der gleichen Art, eben Fichten oder Kiefern. Baum steht bei Baum, kaum ein Strauch oder Kraut kann wachsen, denn der Boden ist mit einem dicken Nadelteppich bedeckt, weshalb das Wild keine Nahrung findet. Aber man hatte die Rechnung ohne die Natur gemacht. Die Nadelwälder brachten zwar Geld, aber auch Sorgen. Drei schwere Sorgen, die wir heute auch noch haben. Die Sorge Nummer eins ist an einer Meldung zu erkennen, die im September 1975 in vielen Zeitungen zu lesen stand. Käfer fressen den Wald auf. Den niedersächsischen Wäldern steht eine Katastrophe bevor. Milliardenheere von Schädlingen haben die Wälder befallen. Den reinen Fichtenwaldbeständen droht jetzt besonders große Gefahr vom Borkenkäfer, denn er findet unbegrenzt viel Nahrung in diesen Forsten, wo Fichte neben Fichte steht. Dadurch breitet er sich sehr schnell aus. Forstleute rechnen damit, dass dem Borkenkäfer in den nächsten Wochen so viel Holz zum Opfer fallen wird, wie auf einen Güterzug passt, der von Hamburg nach München reicht. Der Borkenkäfer lebt von der Fichte. Und Wälder, in denen nur Fichten stehen, sind ein Paradies für ihn. Ist der Forst erst einmal davon befallen, hilft oft nichts anderes, als ihn kahl zu schlagen. Der Nadelholzwald hat aber noch einen anderen Feind. Das Feuer, die Sorge Nummer zwei. Denn Nadelholz brennt im Gegensatz zu Laubholz leicht und rasend schnell. Das musste man auch in dem besonders trockenen Sommer des Jahres 1975 feststellen, als es in den Wäldern Norddeutschlands ausgedehnte Brände gab. Ein Reporter berichtet davon. Seit mehr als 63 Stunden brennt der Wald. Die Stämme, das Unterholz, alles steht in hellen Flammen. Die Hitze ist unerträglich. Feuerwehr, Bundeswehr, technisches Hilfswerk, alles ist auf den Beinen und kämpft verzweifelt rund um die Uhr gegen das Flammenmeer an. Oft vergebens. Denn in diesem reinen Nadelforst wirkt sich die Trockenheit besonders schlimm aus. Und das Feuer greift mit rasender Geschwindigkeit um sich. Brennende Äste, armdick, werden meterhoch durch die Luft gewirbelt und setzen immer neue Waldstücke in Brand. Die Panzer der Bundeswehr versuchen, Schneisen in das Unterholz zu walzen, um das Feuer aufzuhalten. Eben überfliegt uns wieder eines der Löschflugzeuge, die den Brandherd aus der Luft mit einem Wasserschwall löschen wollen. Doch es scheint aussichtslos. Der Mensch ist machtlos. Nur Regen kann auch helfen. Heute weiß man, dass es ein Fehler war, reine Nadelholzbestände anzupflanzen. Ein Laubwald oder ein Mischwald fängt viel schwerer Feuer. Aber die Natur hat dem Menschen noch etwas anderes übel genommen und ihnen die Sorge Nummer drei beschert: die Sturmschäden. Im November 1974 gab es eine besonders große Katastrophe. In einer Hamburger Zeitung wurde darüber berichtet. Bäume knickten wie Streichhölzer. Der ungewöhnlich starke Orkan, der in Böen eine Geschwindigkeit von weit über 200 Kilometer pro Stunde erreichte, hat in Norddeutschland riesige Waldflächen vernichtet. Er hat die Bäume entwurzelt oder einfach umgeknickt. Besonders betroffen sind die Fichtenwälder. Die Fichte ist nicht nur wegen ihrer flachen Bewurzelung sehr sturmgefährdet. Die in Reih und Glied gepflanzten Bäume bilden Gassen, durch die der Sturm bis tief hinein in den Forst fegen konnte. In einer Nacht ist so viel Wald umgelegt worden, wie in 10 Jahren gefällt worden wäre. Man hat von der Natur gelernt. Die furchtbaren Waldkatastrophen geben uns die Möglichkeit, für einen besseren, für einen naturnahen Mischwald zu sorgen. Das hat man schon vor 100 Jahren erkannt, aber der Wald braucht seine Zeit, um sein Gesicht zu ändern. Das Ziel ist ein Wald, der auch Katinka gefallen würde. Verschiedene Baumarten, Laub- und Nadelhölzer verschiedenen Alters, gruppenweise oder vereinzelt angepflanzt, mit viel Unterholz und Sonnenlicht. Ein Wald, in dem sich nicht nur Tiere und Pflanzen wohlfühlen, sondern auch wir Menschen. Alltag früher, Alltag heute. Eine Sendereihe zur Kulturgeschichte des Alltags.